Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Heute bringen wir ein Stück, das in der norwegischen Originalfassung 1983 den renommierten Prix Italia erhielt. Es spielt in der Zeit, in der die Norweger unter deutscher Besatzung lebten, von 1939 bis 1945. Das Hörspiel erzählt von Menschen, die so arm sind, dass sie sogar Möwen essen würden, um zu überleben. Die deutsche Fassung des Textes von Cäcilie Löweit inszenierte Jörg Jannings im Jahr 1984. Jörg Jannings konnte für die zahlreichen Rollen aus den großen Ensembles der Westberliner Bühnen schöpfen. Die Musik von Birger Heimann verleiht dem Stück eine ganz besondere Atmosphäre. Theaterdirektor. Weshalb haben Sie die Kosten für eine kleine Postkarte gescheut, etwa mit folgendem Text: nicht erwünscht, uninteressant, untalentiert? Dass ich dumm genug war zu glauben, irgendwer bemüht sich um mich, als ob an mir was dran wäre. So dumm bin ich gewesen. Zu glauben, ich hätte einen festen Boden. Aber der ist unter mir verschwunden. Ich stehe hier Ängste aus. Draußen ist es dunkel. Ich warte hier auf dich. Ich warte auf dich und stehe Ängste aus. Was hast du dich draußen rumzutreiben? Darf ich um Ruhe bitten? Wir lauschen einer großen Künstlerin. Künstlerin, du mit deiner Kunst. Beschaff dir erstmal eine anständige Arbeit, Vater, dass der Stini sich ein paar ordentliche Stiefel kaufen kann. Zum Drinnen gehen, nicht zum Reden schwingen. Psst, das kapierst du nicht. Als das Ärgernis schließlich auch noch innerhalb... Mach dich nicht lächerlich. Das wäre mein Traum. Schauspielerin. Bist du noch nicht im Bett, Stine? Ja, ich gehe ja schon. Darf ich um Ruhe? Alles aus dem Mund zu halten, wenn der Hahn das Krähen anfängt. Darf ich nicht mal mehr zu meiner ältesten Tochter was sagen, die jeden Morgen früh in Arbeit, was man von dir nicht behaupten kann? Jetzt komm mal her zu mir. Christinchen. Die hat doch keine Ahnung von richtiger Kunst. Das kapiert sie nicht. Da kann sie nichts für und da kann man nichts machen. Dauernd gibt's Streit. Ich halte sie einfach nicht mehr auf. Christinchen. Ich gehe selbst hin und hol dir Theaterkarten. Dann kannst du ihre Bühnenauftritte mit eigenen Augen sehen. Die haben jetzt so Kunst fürs Volk-Karten, billig. Ich versetze das Erkenkochbuch und kauf dir ein Abonnement. Du kriegst eine große Meisterin der Schauspielkunst zu sehen. Es setzt gleich was, wenn du dich jetzt nicht zusammennimmst, Carsten. Der Kleine braucht Stiefel. Schließlich kannst du in lauten Leuten nicht mit den Zehen unter der Nase rumwackeln. Aber der Erken darfst du nicht versetzen. Das ist das Einzige, was er noch hat, um sich dran weiterzubilden. Da zeigt sich mal wieder, wie wenig Ahnung du hast, was fein ist. Und wir haben ja doch nie genug Geld, um was von den Rezepten da zu kochen. Musik. Mein Vater ist arbeitslos. Meine Mutter geht putzen. Sie braucht sich nie die Nägel zu schneiden, die bleiben auch so kurz. Ich bin 14. 15. 16. Und trage Rechnungen aus. Ich bin Laufmädchen. Meine Stiefel sind hässlich, aber meine Beine sind hübsch. Ich schlafe auf dem Sofa im Wohnzimmer. Die Möbel sehen aus, als wenn sie aus Staub wären. Das Bücherregal. Er darf das Kochbuch von Schönberg-Erken nicht versetzen. Sonst haben wir ja gar nichts mehr zum Lesen. Jetzt hat er schon den Björnsen mit Lederrücken und den gesammelten Ibsen ins Pfandhaus gebracht. Mann, die haben's gut. Schauspieler nach der Vorstellung. Oh, da knutschen welche direkt hinter meiner Wand. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ich will mitmachen. Sie streichen an der Tapete lang. Ich will mittanzen. Ich will dabei sein. Ich friere. Ich bin am tiefsten Punkt der Stadt. Ganz unten im Wasser. Laufmädchen. Noch weiter unten säuft man ab. Neben mir. Hüte. Hunde. Mäntel, Herrschaften, Straßenjungs und der Theaterdirektor. Verzeihung. Haben Sie was gesagt? Nein. Nur laut gedacht. Da habe ich es wohl mit einer Träumerin zu tun. Ich träume. Viel zu viel. Essen Sie Möwen? Ein vorzügliches Gericht. Die Freiheit. Direkt vom Himmel runtergeholt. Peng! Nie. Nie im Leben. Vorurteile im Volk. Man soll nie, nie sagen. Man soll immer, immer sagen. Immer? Im Grunde sehen Sie ziemlich dünn und blass aus. Kriegen Sie genügend Liebe? Ich muss zum Villenviertel rauf, mit einer Garnrolle, die eine Dame bestellt hat. Eine weiße Garnrolle. Eines Tages ist es soweit. Dann essen Sie Möwen. Aber warum? Gefangene Freiheit? Luxus? Oder bittere Not? Mögen Sie Tauben? Oder Rebhühner? Stellen Sie sich vor, Herr Theaterdirektor. Wenn man sich mal nicht mehr immerzu nach einer anderen Wirklichkeit sehnt. Ich heiße Henriette Schönberg-Erken. Ich leiste eine bahnbrechende Arbeit für die Sache der Hauswirtschaft in Norwegen. Die Ökonomie des Hauses hängt ganz entscheidend davon ab, wie die Hausfrau wirtschaftet. Nirgends kann man so vernünftig sparen und so unvernünftig verschwenden wie in der Küche. Als Hausfrau tritt man ein Amt an. Also, hinein in Arbeitshandschuhe und Sackleinenschürze. Christine bleibt jung, du wächst früh genug und wirst von alleine vernünftig und klug. Ich bin 16. 17. Wir haben ja oft nicht gewusst, wo wir was zum Essen herkriegen. Du lügst wieder Druck, Christine. Streiks und Arbeitslosigkeit. Mein Vater war Streikleiter bei den Schaffnern. Ich kann mich ja nicht direkt an Straßenkämpfe erinnern, weil sie mich zu den Tanten aufs Land geschickt haben, wo es Fisch und Fleisch gab. Da hat auch ein junger Fischer gewohnt. Nikolai. Der fängt Möwen mit einem Köder an der Angel. Er hat gesagt, dass er auf mich wartet. Er hat gesagt, er holt mich am Quai ab. Immer. Sie reden hinter meinem Hintern und lachen vor meinem Bauch. Aber ich schlaf mit einem Buch vor den Augen. Eine junge Gans hat einen weichen, blassroten Schnabel, gelbrote Beine und die Schwimmhäute sind nicht so hart wie die einer alten Gans. Die Haut ist glatt mit deutlich erkennbaren Poren. Rosen auf der Rosentapete zählen. Die Katzen warten und lecken sich. Die Tauben kommen zusammen. Die Möwen warten auf... Einschmeißen, Nikolai. Hast du mich wirklich reingelassen? Wenn du schon so unvorsichtig bist. Blätterst du etwa auch, Stine? Ich weiß nicht, ob ich ganz unzusammenrechtlich bin. Stine, du hast mich zu dir reingelassen. Darf ich noch weiter rein? Nee, das geht nicht. Wie? Das geht nicht. An dir ist doch alles dran. Glaub ich nicht. Weißt du? Du hast da irgendwo ein Leck. Ich hab Werkzeug dabei. Lässt du mich mal durch die Spitzen durchgucken? Hau ab, durch die Kellertür. Du bist nie hier gewesen. Ich bin nie hier gewesen und werde nie hier sein. Und schließlich wissen alle, dass ich hier war. Tauben werden im Allgemeinen wenig geschätzt. Kann man sich welche von bester Qualität beschaffen, so sind sie schmackhaft und werden einen kaum enttäuschen. Am besten in der Zeitspanne von Juli bis Oktober. Das richtige Alter haben sie erreicht, wenn sie vollständig befiedert sind. Sind sie zu jung, so zerfällt das zarte Fleisch leicht. Am saftigsten ist das Fleisch, bevor sie flügge sind. Aus alten Tauben lässt sich dagegen eine ausgezeichnete Suppe kochen. Er hat mich warm gemacht. Musste wie ein Hund zum Keller rauskriechen. In den Garten runter und andersrum wieder hoch. In seiner eigenen Fußspur. Wenn er irgendwann, später im Leben, einen Verlobungsring ins Moor wirft, dann wird er da draußen immer weitergehen. Rückwärts. In seiner eigenen Fußspur. Und den Ring suchen. Während die Möwen wie Sturzbomber auf seinen Südwestern niederstoßen. Wer sucht, der findet. Und vielleicht findet er ihn wieder. Vielleicht findet er sie wieder. Wenn sie dir suchen hilft. Die Möwen fliegen deshalb so tief, weil sie da, wo ich lang gehe, ihre Nester haben mit Eiern drin. Aber Stinchen, ich gehe selbst hin und hol dir Theaterkarten. Dann kannst du ihre Bühnen auftreten. Oh, ich dreh noch mal durch. Es geht mich zwar nichts an, aber ich dreh trotzdem durch. Ich jetzt nicht zusammennimmst, Carsten. Nichts ist tragischer als ein Geschlecht mit zu hohen Ansprüchen. Als erfahrene Lehrerin und Hausfrau möchte ich die jungen Damen bitten, befasst euch mit der Hauswirtschaft. Seid anspruchslos und sparsam. Nichts ist tragischer als ein Geschlecht mit zu hohen Ansprüchen. Der Himmel über mir ist oft tot. Ich hab das Lied gesungen, was ich kenne, über die Sonne. Und weißt du was? Sie hat mit dem Schnabel den Takt dazu geschlagen. Oh nein. Bist du einsam und allein in deinem stillen Kämmerlein? Lass das Trübsalblasen sein. Draußen winkt der Sonnenschein. Musik. friere. Ich bin am tiefsten Punkt der Stadt. Aber ein hübsches, junges Mädchen wie Sie. Ich bin immer noch ein Laufmädchen. Botengänge für die Margarinefabrik Mohwinkel. Aber ich habe einen Plan. Für einen festen Boden unter meinen Füßen. Sie sind ja so leicht bekleidet. Bei dem Regen. Sind Sie nicht von hier? Kommen Sie unter meinen Schirm. Stellen Sie sich nur einen kleinen Moment unter. Ich tue Ihnen nichts. Hier, mitten auf der Straße. Ja, ich will nicht frieren. Na, also. Schon besser. Ich brauche eine andere Arbeit. Finden Sie nicht auch? Damit ich nicht mehr so friere. In einem richtig warmen Bügelkeller zum Beispiel. Dieses ewige Herumrennen schafft mich vielleicht. Wer sind Sie? Ich bin der Theaterdirektor. Oh. Irgendwie würde ich gerne mal... Schlagen Sie sich das gleich aus dem Kopf. Ein Schicksal schlimmer als der Tod. Nein, kommen Sie. Sie werden ja nass. Übrigens, Sie haben hübsche Beine. Können Sie den Nationaltanz tanzen? Mit einer Seerose. Sie? Was ich dir überreiche? Eine Blume aus dem Teich. Mit weißen Flügeln schwimmt sie sacht in traumstiller Maiennacht. Sie Ärmste. Was Ihnen fehlt, ist eine mütterliche Freundin, die Sie anleitet und Ihre Ecken und Kanten abschleift. Hab ich hübsche Beine? Sie haben sicher einen Liebsten. Sie dürfen ihn nicht unglücklich machen. Der Vogel wird zuerst trocken gerupft, dann mit pulverisiertem Harz eingerieben, in heißem Wasser geschwenkt und noch einmal sorgfältig gerupft. Der Kopf wird entweder abgehackt oder es werden nur die Augen daraus entfernt. Ich habe ein neues Mädchen für die Küche. Was für ein Unglück. Sie möchte zum Theater. Das sagen alle jungen Mädchen, wenn sie mal Greta Garbo oder Magda Blanc gesehen haben. Ist sie hübsch? Mit denen geht es schnell bergab. Sie stolpern über ihre eigenen Holzschuhe. Ihre Stiefel sehen nicht gerade appetitlich aus. Hat sie hübsche Beine? Verlass dich stets auf dich allein, dann wirst du nie verlassen sein. Ein jeder hat in seinem Leben nur auf sich selber Acht zu geben. Als sie mich dem unterwarfen, was sie Pflicht und Schuldigkeit nannten, als sie das, wovor mir schauderte und wogegen sich mein ganzes Wesen empörte, als gut und richtig priesen, damals fing ich an, die Stichhaltigkeit ihrer Lehren kritisch zu überprüfen. Christine, lassen Sie träumen wieder in den Tag hinein. Wenn Sie mit dem Abwasch fertig sind, können Sie sich in das Bügelzimmer begeben. Und wenn Sie mit dem Bügeln fertig sind, dann können Sie Sülzwurst pressen. Und wenn Sie die Sülze fertig haben, können Sie vielleicht mal nachfühlen, ob die Kaninchen jung sind. Man erkennt daran, ob Sie eine schmale Spalte in der Lippe haben oder nicht. Jawohl, gnädige Frau. Herr Theaterdirektor, lachen Sie nicht. Abends schlafe ich mit Theaterbüchern zwischen den Augen ein. Bei uns kann sie sich jedenfalls satt essen. Bei uns kann sie sich jedenfalls satt essen. Auf alle Fälle hängt sie abends ein Vorhängeschloss an die Speisekammertür. Herr Theaterdirektor, als erstes möchte ich versuchen, ob ich mir nicht ein paar Rollenhefte ausleihen kann, um zu Hause Rollen einzustudieren. Oh Ui, ich habe so eine unbezähmbare Lust, ein Schauspiel auswendig zu lernen. Aber vielleicht ermüdet es mich, allein Tragödien zu spielen. Glauben Sie, Herr Theaterdirektor, Sie könnten mich vorsprechen lassen, wenn ich ein paar Rollen auswendig kann? Lachen Sie nicht über mich. Das ist nicht bloß so ein Einfall. Das würden Sie schon merken, wenn Sie bis zu mir sehen könnten, wenn ich allein zu Hause bin. Ich will singen und tanzen und lachen. Aber vielleicht bin ich nicht hübsch genug. Ich mache mir Gedanken, wie hässlich ich bin. Ach, oh, gerade mit den zerzausten Haaren im Regen sehen Sie entzückend aus. Tanzen Sie Volkstänze? Ich serviere meiner Herrschaft das Essen. Skulpturen auf dem Damast. Schnecken auf den Tellern. Eine große, saftige Gans. Sie reden hinter meinem Hintern und lachen vor meinem Bauch. Ein Dienstmädchen ist und bleibt ein Dienstmädchen. Fräulein Larsen, haben Sie jemals auch nur eine winzige Garnrolle gestohlen? Einmal. Eine ganz kleine. Eine kleine weiße. Die ich nie ausgeliefert habe. Ins Villenviertel. Kennen Sie die Strafe? Nein. Ein abgehackter Finger. Gänse werden durch einen Stich in den Kopf und Abschlagen des Kopfes getötet. Das ausrinnende Blut wird aufgefangen und verwendet. Die Flügelspitzen werden mit den langen Federn als Federwische abgeschnitten. Die feinen Flaumfedern werden von den größeren Federn gesondert. Entschuldigen Sie, was spielen Sie denn da Schönes, Herr Student? Ach, Fräulein Larsen, würden Sie wohl die Güte besitzen, die Türe hinter sich zu schließen und das Wasserplätschern einzustellen? Es ist unmöglich, sich bei dem Küchenlärm auf sein Konzert zu konzentrieren. Wissen Sie eigentlich, was künstlerische Berufung heißen will? Entschuldigung, Herr Student. Da hören Sie es, Herr Theaterdirektor. So sieht mein Leben aus. Er kann in aller Ruhe üben. Ich habe Theaterbücher platziert, wo ich gehe und stehe. Über dem Bügelbrett und über der Spüle. So nimm mich hin, Geliebter, wie ich bin. Nun sprießt das Laub. Mein Frühling hat begonnen. Sie wirft sich kühn entschlossen in seine Arme. Der Vorhang fällt. Das Buch mit Lederrücken. Naja, ich finde, Herr Theaterdirektor, Sie könnten ruhig mal dran denken, mir ein paar Rollenhefte zu schicken. Sonst kann ich nie bei Ihnen vorsprechen, wissen Sie? Abends, im Herbst, wenn es fast ganz dunkel ist, Herr Theaterdirektor, gehe ich zum Theater rauf und hoffe drauf, dass Sie rauskommen. Aus der Wärme, aus dem Licht, dem Theaterpark. Die Blätter segeln wie Konfetti von den Bäumen auf die Schultern der Schauspieler. Jordan, hören Sie mal, dieses junge Mädchen möchte augenscheinlich lieber im Rampenlicht stehen, als sich in die Mysterien des Haushalts einweihen zu lassen. Die schönsten Bücher fallen ihr geradewegs in die Spüle. Und demnächst kocht sie uns den gesammelten Ibsen in brauner Soße zum Abendessen. Pausenlos treibt sie sich da unten beim ordinären Kellertheater herum. Ich habe sie bei minus 20 Grad vor der nationalen Bühne Maulaffenpfeil halten sehen. Bloß um Ihnen ein gutes neues Jahr zu wünschen. Gar nicht so übel. Gar nicht so übel. Ein Feuer, das sanft ist und heiß. Einen Sinn fürs Dramatische hat sie anscheinend. Ich werde mich darum kümmern, dass sie mit meiner Frau Rollen einstudiert. Magda Blanc versteht was davon, wie man junge Hühnchen rupft. Sie wissen schon. Unter der Bedingung, dass die Kleine bei mir singt. Sie hat ein hübsches Organ und ich brauche junge Mädchen, die meine neuen Romanzen vortragen. Frühlingsweise und Jung Aslow. Der deutsche Soldat, und wir alle fühlen uns auf unseren Posten als Soldaten, ist von Haus aus gutmütig. Aus dieser Gutmütigkeit heraus übersieht er vielfach... Ach, dann könnte man vielleicht das Fenster schließen. Es zieht. Würden Sie wohl das Fenster schließen, Fräulein Larsen? Ja, aber sofort doch, Herr Student. Der Norweger, dem derartige Beleidigungen... Dann war Krieg. Aber deswegen lebt man schließlich weiter, oder? Ole Jakob, mein Junge! Das Konzert absagen, aus patriotischen Gründen, nie und nimmer. Für dich gibt es nur eines auf dieser Welt. Deine Karriere. Und denk an deine Aussichten in Deutschland. Man lebt schließlich weiter. Herr Theaterdirektor, wirklich zu schade, dass Sie keine Zeit hatten, mir ein paar Rollenhefte zu schicken. Ich hatte so drauf gewartet. Aber jetzt habe ich es geschafft, mit Jordan zu singen und mit Magda Blanc zu lesen. Was meinst du, was Ibsen gemacht hätte, wenn er das gewusst hätte? Auf die Erde wäre er runter und hätte seinen Hut geschwenkt. Oh, bin ich glücklich. Die Luft singt. Als das Kellertheater wieder aufgemacht hat, nach der ganzen Hysterie vom 9. April, wo die Deutschen gekommen sind, da hat ihnen eine Naive gefehlt. Sie haben mir nur eine Probe gegeben. Und die fängt jetzt an. Ich habe eine neue Dauerwelle im Haar. Christine Larsen. Christine Larsen. Christine Larsen, vielversprechendes Talent. In der Bibliothek stehe ich auf der Warteliste für Stanislavskis Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst. Und wie ich arbeiten werde. Frau Larsen? Ja? Das war ja gut. Sie können heute Abend anfangen. Wir brauchen genauso jemand wie Sie. Können Sie Ziehharmonika spielen? Leider nein. Aber ich kann Volkstänze tanzen. Hm. Na ja, na, gehen wir doch jetzt mal in die Szene. Ja. Ja. Also, ich fange. Ja. Halt! Um Gottes Willen. Nicht so ein Schrei. Das ist... Das macht Ihnen Spaß. Ein bisschen aus dem Bauch raus. Ja. Hm. So. Ja, ja. Laurens, na hören's, Laurens. Ja, nichts da, Laurens. Jetzt habe ich dich. Na, mach dich doch los, wenn du kannst. Was willst du? Lass mich los. Ich will dich festhalten. Und dann habe ich dir was zu sagen. Dafür brauchst du mich doch nicht festzuhalten. Schlaf schon nicht weg. Ja, das kann man nie wissen, sag ich dir. Du bist so gut in Vater, Bertha. Immer wenn ich dich sehe, dann muss ich an meine braune Stute denken. Ja, so eine Quatsch. Sehst du denn aus wie ein Pferd? Ja, und Bertha, du hast so was Kraftvolles, so was Rassiges. Ich kann mich gar nicht satt sehen an dir. Und ich kann nicht genug drücken. Ja, jetzt drückst du selber. Du sollst ja sie drücken, nicht selber so drücken. Ne? Versuch nochmal, nur das mit dem Drücken. Ja. Ja, Bertha, du hast so was Kraftvolles, so was Rassiges. Ich kann mich gar nicht satt sehen an dir. Und ich kann nicht genug drücken. Wenn du mich jetzt nicht loslässt, dann rufe ich den Bert. Der kommt sicher gleich angehoppelt, der alte Hasenfuß. Aber ich lasse dich trotzdem los, wenn du mich reinlässt. Nur, wenn du dich anständig benimmst. Na klar, aber sicher, ich bin zahm wie ein Lamm. Wenn ich rein darf. So, 1, 2, 3. Da bin ich schon. So eine verrückte Kerl aber auch. Frau Larsen? Ja? Ja, Sie nehmen zu viel Platz ein. Ziehen Sie mal die Schuhe aus. Oh Gott. Wo ich doch so winzig klein bin. Es muss am Haar liegen. Die Locken. Ja, macht ja nichts raus. Nicht du bist zu groß, sondern die Bühne ist zu klein. Hm. Nach was riecht's hier so? Was? Fisch? Nee, das ist bloß unser Herr Intendant, der beim Regieführen Stockfisch ist. Hey, was gibt's da zu bequatschen? Sie spielen barfuß, Frau Larsen. Ich verstehe nicht, wie Sie sich mit diesem Kellertheater abgeben können. Da gehen nur Dienstmädchen hin und Fische. Aber ich bin ein Dienstmädchen, Frau Thalias. Du liegst mir am Herzen, du bist mir im Sinn. Du bereitest mir Schmerzen, weißt nicht, wie gut ich dir bin. Die frisch gefangenen Möwen häuten. Direkt unter der Haut liegt eine Fettschicht, die auch nach ganz kurzer Zeit schon einen tranigen Geschmack ergibt. Ein paar Stunden in mit Wasser verdünnte Sauermilch einlegen. Junge, eine Stunde. Als ich zum Theater kam, da hatte ich das Gefühl, frei zu werden. Sein Körper zu kontrollieren war wunderbar. Die Disziplin, dass man jemand anders darstellt als sich selbst. Dann habe ich gemerkt, dass der Leopard hinten in der dunklen Ecke ein Wachstuchregenmantel war. Hallo? Ja? Oh Gott. Olsen, der Vermieter. Hallo. Ich bin doch bloß der Delikatessen- und Kolonialwarenhändler Olsen von nebenan. Sind Sie glücklich? Ich weiß nicht. Ich lebe jetzt gar nicht. Ich spiele bloß das Leben. Trag Filmstar, Schminke auf. Na, nicht so kritisch. Sehen Sie mal an, was ich hier habe. Oh, das kann ich doch nicht annehmen. Ach was? Nehmen Sie nur. Mein kleines Fräulein Larsen. Halbes Kilo Margarine. Davon habe ich noch mehr. Auch noch andere gute Sachen für jemanden wie Sie. Darf ich reinkommen? Nur einen Augenblick. Sind Sie glücklich bei mir? Sie haben da so einen schönen, großen, runden Kachelofen. Jetzt ist vielleicht nicht der richtige Moment. Ich übe gerade eine Rolle und ich weiß... Ja, jetzt sind Sie sicher glücklich. Dass sie ein Zimmer gefunden haben und ihre Rolle nicht mehr nachts auf dem Sofa bei ihren Eltern im Wohnzimmer lesen müssen. Ja, hier sind sie frei. Heiraten Sie mich doch, Fräulein Larsen. Dann haben Sie es noch besser. Ich habe reichlich Konserven. Und ein kleiner Klacks Butter, so zum Frühstück, ist auch nicht zu verachten, oder? Es kommt mir ganz so vor, als ob Sie mein Feind sind. Das stimmt doch nicht, etwa? Es kommt mir ganz so vor, als ob Sie mit mir schlafen wollen, stimmt's? Guten Abend. Guten Abend. In jede Küche gehört ein Fetttopf. Auch in kleineren Küchen muss man lernen, mit jedem Fettrest sparsam umzugehen, ihn auszuschmelzen und abzufüllen. Nierenfett, Bratenfett, die Reste von ausgelassenem Speck. Auch wenn man nur einen minimalen Rest hat, kommt er dem Fetttopf zugute. Sofort nach Gebrauch wird das Fett durch ein Tuch passiert. Aber ich friere. Ja, als ich Regine und Oswald daneben anhörte, ich trage so dick Schminke auf und bleib schlank wie eine Diva und döse auf dem Divan wie eine Schlange. Abends, wenn Ausgangssperre ist. Doch mir scheint fast, ja, alle sind Gespenster. Hast du, Mannes? Ich friere so an den Händen. Nicht nur, was wir von Vater und Mutter geerbt haben. Olsen ist es sicher gewöhnt, dass er immer seinen Willen kriegt. Alles mögliche, der delikate Kolonialwarenhändler, der. Er hat Geld. Steigt auf Berge und badet in Eislöchern. Und er lauert mir jeden Tag auf, abends, wenn ich aus dem Theater komme. Und abgestorben ist. Es ist nicht mehr lebendig in uns. Nur die Frau Blanc ist nett. Aber es haftet uns immer noch an. Und wir. Sie gibt mir durchpassierte Hafersuppe und Lebertran und lässt mich Ibsen lesen. Nicht loswerden. Sie vermittelt mir einen Einblick in die Rollen und will mir am Theater weiterhelfen. Jedes Mal sehe ich zwischen den Zeilen Gespenster schleichen. Sie gibt mir dünne Hafersuppe, jedes Tran, Mal eiskalte Milch zwischen den Zeilen und Seidenstrümpfe. Gespenster schleichen. Es ist nicht mehr lebendig. Sie kriegt meine Alkoholkarten. Ihr Mann kriegt meine Tabakration. Na, na, nicht so kritisch. Ich lebe jetzt gar nicht. Ich spiel bloß das Leben. Meine Hände sind kalt. Sie haben es so gewollt, meine kleine Larsen. Was wollte ich denn? Rauskommen und isoliert sein. Reinkommen und frei sein. Frau Blanc. Ein Musiker im Theater, ein Jude, hat mir seinen Regenmantel mit Leopardenmuster versprochen. Bloß weil der mir so gut gefallen hat. Aber genau an dem Tag, als ich den Mantel kriegen sollte, haben sie den Musiker abgeholt und deportiert. Mir scheint, es muss überall im ganzen Lande geradezu wimmeln von Gespenstern. Und daher kommt es wohl auch, dass wir alle miteinander so erbärmlich lichtscheu sind. Und daher kommt es wohl auch... Die anderen leben und sterben, Frau Blanc. Dass wir alle. Ich tu bloß so, als ob. Heiraten Sie bloß nicht, meine kleine Larsen. Hallo, Christine. Nikolai, wie schön, dich zu sehen. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es bis zu mir vor der Sperrstunde. Ich hab was für dich. Warte. Pack's aus. Blut. Oh Gott. Möwen. Ah, wie eklig. Hab ich gefangen mit Ködern an der Angel. Du musst essen. Dünn bist du geworden. Wenn du mich heiratest, Christine, darfst du nicht am Theater bleiben. Du musst drin sitzen. Im Wohnzimmer. Und rausgucken und aufpassen, ob an den Stachelbeerbüschen die Stachelbeeren wachsen und ob sie reif werden. Und darauf warten, dass du von mir zurückkommst. Wenn ich wieder... Wie schmeckt das? Die Möwen? Nee. Der Kuss. Vogelflügel. Lockvogel. Heb den Deckel und fall in die Federn. Du, lass mich mit drauf zu dir. Nee. Du hast mir mal einen Ring gegeben, Christine. Aber als du zum Theater gegangen bist, da war ich so wütend, dass ich ihn ins Moor geworfen hab. Weißt du, was ich mache, wenn ich zu Hause bin? Was denn? Ich find ihn wieder. Ich geh suchen. Und wenn ich ihn finde, kommst du. Ich bleib zurück mit meinem braunen Packen Papier. 10 tote Möwen drin. Ich werde die Möwen in Wasser legen, um den Tran geschmacklos zu werden. Ach, wie nett, Fräulein Larsen. Sie haben ja Hühnchenfleisch. Und ich habe frische Sahne. Da können wir doch zusammen was richtig Schönes kochen. An diesem Abend fiel die Vorstellung aus. Ich kam viel früher als sonst nach Haus, mit den Möwen unterm Arm. Arbeiterpartiets Landsmöte, veto gefte på under Staatsminister Nygaardsvolds ledelse, folgende Solidaritätserklärung mit den russischen und internationalen Bolschewismen. Schon wieder da, Freund Larsen? Sind Sie glücklich? Ich habe etwas Holz ergattert. Was machen Sie hier bei mir? Und diese Möbel überall? Die sind nicht von mir. Ja, da wundern Sie sich, was? Aber jetzt werden Sie gleich wieder froh sein. Sie haben einen so prächtigen Kachelofen. Und ich komme ab und zu hier rein, um mal den Duft von Damenpuder und Parfum zu riechen. Wenn Sie fort sind. Was die Möbel betrifft, die sind heute Abend einfach hier so reinspaziert. Sie haben geerbt. Geerbt? Aber in meiner Familie leben alle noch. Ja, dem Himmel sei Dank. Aber diese Möbel von diesen Juden, ein schöner Pelz, Kamelhaarmantel, Kinderkleider und da, naja, sogar ein Regenmantel, Leopardmuster. Abfahrt, ne? Meine armen Freunde. No, no, no. Mein kleiner Leopard. Nimm es nicht so tragisch. Da habe ich einen Trost für Sie. Sehen Sie mal hier. Echter Cognac. Oh, eine neue Schallplatte aus Berlin. Ja. Nun nehmen Sie doch einen Schluck. Mein kleines Fräulein Larsen. Ich trink nicht. Aber das ist doch Medizin. So. Und jetzt geben Sie mir einen Kuss. Ich friere. Alle meine Kinder, kommt nach Hause. Warum denn nicht? Der Wolf steht hinter einem Baum und wetzt sein langes, scharfes Messer. Was trinkt er denn? Blut. Und was frisst er denn? Fleisch. Oh, komm mal trotzdem. Sie verfolgt mich mit ihrem gelben Trachtenmieder. Und mit dem Bügeleisen, in das sie glühenden Granit gefüllt hat. Sie Sie verfolgt mich auf den Wegen bis übers Moor. Sie glättet und bügelt. Sie gleitet über mein Bett. Über mich. Dabei ist sie so nützlich. Sie sammelt Stroh für Strohsäcke. Vogeldaunen für Kissen. Matratzen mit Stroh und für die Matratzen sammelt sie Flohfrauen und Flohmänner, Läusefrauen und Läusemänner. Und sie gleitet übers Bett, in dem wir liegen, nackt liegen. Bügelt und glättet, glättet und bügelt. Und weicht blutige Laken in kaltem Wasser ein. Sofort! Sieh das glatt, wenn das runterfällt. Und im Nieder sehe ich meinen eigenen Körper. Nikolai! Bügeleisen auf Haut eingestellt. Wissen Sie, was mit kleinen Hexen geschieht, wie Sie eine sind, Christine? Nicht ich! Man reinigt sie gründlich und setzt ihnen große glühende Bügeleisen auf den Körper. Man verbrennt sie. Man brandmarkt sie. Man reinigt sie mit Feuer. Man brennt ihnen eine Erinnerung ein. Eine Narbe. Woran man erkennt, dass eine Glühbirne gebrannt hat. Sie ist noch warm. Schwanger! Bloß ein klitzekleines Unglück. Und? Glück im Unglück. Selbstverständlich kann ich Sie nicht heiraten, wie Sie vielleicht vermutet haben, aber merke, in Kriegszeiten dürfen wir keine kleinlichen Rücksichten auf den Ehestand der Eltern nehmen. Wir brauchen Kinder. Das Dritte Reich braucht gesunde, kleine Burschen. Also seien Sie doch froh. Mein liebes, kleines Fräulein Larsen. Ich kenne eine Organisation, die sich um so ein kleines Unglück kümmert. Die tun das aus reinem Idealismus. Sie brauchen die Kinder für einen höheren Zweck. Sie sammeln so viele wie möglich. Und die Parole lautet, schenk dem Führer ein Kind. Und das ist was für Sie, Fräulein Larsen. Schenken Sie doch dem Führer nichts Geringeres als ein kleines Sonnenscheinchen. Ich lag auf dem Sofa. Monatelang. Hatte im Theater aufhören müssen. Mein geliebtes Kellertheater. Als Grund gab ich an, wegen den Nazis dort. Übte trotzdem Rollen. Olsen kam mit den unglaublichsten Sachen an. Rheinseide. Schmuck. Und mein Bauch schwoll unter dem nuttigen Unterrock aus schwarzer Seide. Tja, jetzt kriegen Sie für eine Weile keine Rollen mehr. Aber verzweifeln Sie nicht. Ich habe noch eine Menge Konservendosen. Bin ich nicht hübsch genug? Zwischen Beinen sind Sie hübsch genug. Er hat mir Schuhe aus Krokodilleder versprochen. Aus seinem eigenen Rücken geschnitten. Das Servieren einer Gans. Beim Anrichten werden die Schenkel abgeschnitten. Das Brustfleisch schneidet man heraus und teilt es in 6 Stücke, die man wieder zusammenlegt, sodass sie wie ein Ganzes aussehen. Möwen fängt man mit einem Köder an der Angel. Und ich beiß drauf an. Das Wasser schließt sich über mir. Da liegen sie wie Hummeln im Hummelnest. Und saugen und weinen. Ich kann da gar nicht hinsehen. Mein Kind. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Sie haben keinen Zutritt. Leute wie Sie haben hier nichts zu suchen. Ich will mein Kind zurück. Sie müssen das für mich regeln, gnädige Frau. Welches Kind gehört Ihnen? Wir wissen es nicht mehr. Uns interessieren nur die richtigen Rasseneigenschaften. Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag zur Schenk dem Führer ein Kind-Kampagne. Und jetzt verschwinden Sie besser. Sie haben die Papiere unterschrieben. Macht sie, dass sie wegkommen. Die Kleinen wird nach Deutschland geschickt. Später. Sie können Ihnen ganz sicher sein. Denen geht's gut. In Deutschland haben Sie weit mehr Möglichkeiten, wenn's Frühling wird. Herr Theaterdirektor, warum haben Sie mir nie Ihre Rollenhefte gebracht? Ich bedauere, aber der Herr Theaterdirektor ist tot. Erschossen. Ah, mein liebes kleines Fräulein Larsen. Sind Sie glücklich? Du musst essen, Christine. Dünn bist du geworden. Es hat mich sehr ermüdet, allein Tragödien zu spielen. Die Möwenesser. Hörspiel von Cecilie Löweit. Übersetzung aus dem Norwegischen Astrid Arz. Christine Larsen, Claudia Matschulla. Vater Horst Bollmann. Mutter Gudrun Genist. Theaterdirektor Rolf Henniger. Henriette Schönberg-Erken, Lieselotte Rau. Nikolai Bernhard Schütz. Eine gnädige Frau, Christine Österlein. Ein Sohn, Gerd Warmeling. Sverre Jordan, Komponist, Dieter Ransbach. Magda Blanc, Schauspielerin, Gisela Uhlen. Nygaard, Leiter und Regisseur des Kellertheaters, Wolfgang Spier. Schauspieler am Kellertheater, Hermann Ebeling. Olsen, Delikatessen- und Kolonialwarenhändler, Detlef Jakobsen. Der Kinderchor Die Gropius-Lerchen. Musik Birger Heimann. Regieassistenz Dörte Stölting. Schnitt Ingeborg Görkner. Ton Klaus Krüger. Regie Jörg Jannings. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit RIAS Berlin.